Deutschlandfunk, Hintergrundpolitik. Heute die Regenbogenkoalition auf dem Prüfstand. Belgien vor den Parlamentswahlen. Eine Sendung von Gerhard Irmler und Peter Kapern. Die Zahl der Starts und Landungen ist deutlich zurückgegangen auf dem Brüsseler Flughafen Zaventem, nachdem die belgische Fluggesellschaft Sabena pleite ging. Doch das verbliebene Verkehrsaufkommen reicht, um die Nerven der zumeist flämischen Bewohner des Brüsseler Umlandes zu strapazieren. Dröge hatte sich der Wahlkampf in Belgien dahingeschleppt, doch dann plötzlich dies. Da mir die Zuständigkeit für den Luftverkehr entzogen wurde und ich unter diesen Bedingungen nicht weiterarbeiten kann, werde ich dem König meinen Rücktritt einreichen. Aneinander geraten waren die grüne Verkehrsministerin Isabelle Durand und Premierminister Guy Verhofstadt. Die Medien bekamen, was sie vermissten, eine handfeste politische Auseinandersetzung in der belgischen Regenbogenkoalition und eine Mini-Regierungskrise obendrein, zwei Wochen vor der Wahl. Ein lange schwelender Streit um die Nachtflugrouten vom Brüsseler Flughafen Zaventem entlud sich in einem heftigen Gewitter. Die grüne Verkehrsministerin Isabelle Durand hatte allzu lange gezögert, neue Flugrouten auszuweisen, die auch über die Stadt Brüssel führen sollten und nicht wie bislang ausschließlich über die flämischen Randgemeinden des Umlandes. Um die Sicherheit von einigen hunderttausend überwiegend französisch sprechenden Brüsselern sei es in dem Streit nur vordergründig gegangen, argwöhnte Premierminister Guy Verhofstadt. In Wahrheit habe es sich um ein durchsichtiges Wahlkampfmanöver seiner grünen Verkehrsministerin Durand gehandelt. Mit den Grünen will Verhofstadt deshalb ungern weiterregieren. Was sich in den letzten Tagen zugetragen hat, war eine Inszenierung der Grünen und von Frau Durand im Hinblick auf die Wahlen. Die frankophonen Grünen, Ecolo genannt, konterten und warfen dem Flamen Verhofstadt ihrerseits vor, er habe seine Verkehrsministerin nur deshalb aus dem Amt gedrückt, da er als Spitzenkandidat seiner liberalen Partei in Flandern wegen der Lärmbelästigungen vom Flughafen Zaventem unter Druck geraten sei. Die hohen Sicherheitsrisiken für das überwiegend frankophone Brüssel kümmerten ihn wenig. Eine der ersten selbstgestellten Aufgaben des 1999 gewählten Premierministers bestand darin, die Rivalität zwischen der Polizei, ihren verschiedenen Dienststellen und der Gendarmerie zu beenden. Dies hat Verhofstadt weitgehend geschafft. Man kann wirklich sagen, dieser Krieg ist zu Ende. Dieses Problem haben wir gelöst. Eine Situation wie in der Vergangenheit, die zur Dutroux-Affäre geführt hat, gibt es nicht mehr. Im Jahre 2002 ist es uns gelungen, 60 organisierte Banden unschädlich zu machen. Es ist das Ergebnis dieser Polizeireform. Dass seit der Polizeireform weniger Polizei auf den Straßen ist und die Kleinkriminalität zugenommen hat, übersieht Verhofstadt dabei geflissentlich. Lieber verweist er auf einen ausgeglichenen Staatshaushalt. Wir sind eines der wenigen Länder, die einen ausgeglichenen Haushalt haben. Wir haben sogar einen Haushaltsüberschuss. Vergleichen Sie das zum Beispiel mit Deutschland, mit einem Defizit von über 3% des Bruttosozialprodukts. Ich ziehe hier mal den Vergleich, weil ich glaube, das ist interessant. Wenn wir in Belgien das gleiche Defizit wie in Deutschland hätten, läge es bei 7,5 Milliarden Euro. Guy Verhofstadt hat politisch und persönlich keine geringe Wegstrecke zurückgelegt. Vom neoliberalen Hardliner, dem soziale Kälte nachgesagt wurde, und ein arrogantes Auftreten, zum Sozialliberalen, der das klassische Links-Rechts-Schema hinter sich gelassen hat und der einzige Fehler und Irrtümer freimütig einräumt, da er inzwischen über die notwendige Souveränität verfügt. Baby Thatcher nannte man in Belgien den noch immer jugendlich wirkenden Verhofstadt. Dass er seine Regenbogenkoalition aus Liberalen, Sozialisten und Grünen so lange zusammenhalten konnte, spricht für politische Anpassungsfähigkeit und taktisches Geschick. Ich glaube, dass wir ein gutes Gleichgewicht zwischen den verschiedenen Herausforderungen der modernen Gesellschaft erreicht haben, das heißt eine Wirtschaft, die funktioniert, und eine soziale Absicherung, auf die wir stolz sein können in unserem Land. Guy Verhofstadt verweist in seiner Regierungsbilanz darauf, dass die Zahl der Skandale wie um den Mädchenmörder und Sexualverbrecher Dutroux oder der Dioxinskandal, der die christdemokratisch geführte Regierung schließlich aus dem Amt gefegt hat, deutlich zurückging. Krisen bei der Frage des Atomausstiegs etwa oder dem Tabakwerbeverbot bei Formel-1-Rennen gab es dagegen reichlich. Gesellschaftspolitisch hält sich die von Guy Verhofstadt geleitete Regierungskoalition aus Liberalen, Sozialisten und Grünen zugute, dass sie ein Gesetz über eine aktive Sterbehilfe verabschiedet hat und zur Ehe für gleichgeschlechtliche Paare. Die maroden belgischen Staatsbahnen hingegen sind noch immer nicht saniert und auch die Pleite der Fluggesellschaft Sabena, die sich zu 50% in Staatsbesitz befand, konnte niemand verhindern. Edles Belgien, geliebtes Land, dir gehören unsere Herzen. Die ersten Worte der belgischen Nationalhymne. In einem Land, in dem sich Flamen und Wallonen schon mit Waffen gegenüberstanden, in dem es gewaltsame Auseinandersetzungen gab mit Toten, klingt die pathetische Liebeserklärung an das gemeinsame Vaterland hohl. In den 60ern und 70ern kulminierte der Streit zwischen den französischsprachigen Wallonen und den niederländisch sprechenden Flamen. Einer der traurigen Höhepunkte war die Vertreibung der frankophonen Studenten und Professoren aus der altehrwürdigen Universität von Löwen. Zeitweise roch es in Belgien nach Sezession, gar nach Bürgerkrieg. 1970 wird dann die Aufteilung des Landes in Sprachzonen, in Gemeinschaften Gleichsprachiger, in der Verfassung verankert. Das ist der Auftakt zu einem Prozess der Separation, der von den Zentrifugalkräften im Staate geprägt wird. Die Parteien teilen sich auf. Aus einer christdemokratischen werden zwei, eine flämische, eine frankophone. Auch aus einer sozialistischen Partei werden zwei, ebenso spalten sich die Liberalen. Sie agieren im Brüsseler Föderalparlament wie befreundete Gegner. Lediglich die beiden grünen Parteien, Ecolo aus der Wallonie und die flämische Schwester Agalef, das heißt so viel wie anders leben, bilden im belgischen Parlament eine Fraktionsgemeinschaft. Und sogar das öffentlich-rechtliche Rundfunksystem hat sich aufgespalten in ein flämisches und ein französischsprachiges. Mit weitreichenden Folgen für die öffentliche Meinungsbildung, wie Leo Tindemans, der ehemalige belgische Regierungschef, beschreibt. Man lebt nebeneinander, ohne genau zu wissen, was da geschieht. Wir haben zwei Fernsehlandschaften, die miteinander eigentlich nichts zu tun haben. Wenn man nur die eine folgt, weiß man nicht, was man bei den anderen sagt. In den Zeitungen ist es nicht völlig so, aber fast. Dann könnte man denken, es gibt hier zwei geschiedene Völker. Noch drei weitere Male wird die belgische Verfassung tiefgreifend geändert, um aus dem Zentralstaat einen Föderalstaat zu machen. Einen Föderalstaat ganz eigener Prägung allerdings. Das Land wurde zum einen in Sprachgemeinschaften mit weitreichenden Kompetenzen im Kultur- und Sozialbereich aufgeteilt. Zusätzlich ist das Land in Regionen geteilt, die im Wesentlichen für die Wirtschaftspolitik zuständig sind. Das Komplizierte daran ist, dass die Gebiete der Gemeinschaften und der Regionen nicht deckungsgleich sind. Kurzum, Belgien ist ein asymmetrisches Staatengebilde, das, so der Brüsseler Professor Xavier Mabille, manchen Bürger überfordert. Die Bürger sind manchmal nicht in der Lage, die Aufgaben jeder Institution zu verstehen, weil es so viele Institutionen sind. Es gibt ein asymmetrisches Institutionengefüge. Sie sind in Flandern und in der Wallonie nicht identisch, aber es funktioniert trotzdem. Mais ça fonctionne malgré tout. Noch scheint der Prozess der Föderalisierung nicht beendet. Immer wieder gibt es Forderungen, Kompetenzen, die bislang noch der Zentralstaat hat, auf die Regionen bzw. Gemeinschaften zu übertragen. Die Krankenversicherung etwa oder das Eisenbahnwesen. Gleichzeitig mehren sich die Warnungen davor, den Zentralstaat weiter auszuhöhlen und zur tauben Nuss zu machen. Nach Jahrzehnten in der belgischen Politik ist Leo Tindemans jedenfalls zu dem Ergebnis gekommen, von einem echten Nationalgefühl der Belgier kann kaum die Rede sein. Sehr wenig. Nur wenn die belgische Fußballmannschaft gewinnt, dann gibt es so eine spontane Manifestation. Die Komplexität des belgischen Systems schlägt sich auch in der Bildung der föderalen Regierung wider. Derzeit wird die Regierung von 6 Parteien getragen, und zwar von den Sozialisten, den Liberalen und den Grünen beider Sprachgemeinschaften. Den Umfragen zufolge hat die Regenbogenkoalition, wie sie in der Wallonie genannt wird, gute Chancen, auch zukünftig zu reagieren. Doch die Grünen schwächeln in der Wählergunst. Und plötzlich tauchte die vage Möglichkeit auf, dass Sozialisten und Liberale allein in der Lage sein könnten, die nächste Regierung zu bilden. Mehr noch, plötzlich schien es sogar denkbar, dass ein Wallone belgischer Regierungschef werden könnte, erstmals nach Jahrzehnten. Umgehend gab eine Zeitung dazu eine Umfrage in Flandern in Auftrag. Ergebnis: 72% der Flamen sagten niemals. RTBF, RTBF, Le Journal. Die Hörer des französischsprachigen belgischen Rundfunks glaubten ihren Ohren nicht zu trauen. An Skandalnachrichten aus ihrem Landesteil waren sie gewöhnt, doch nicht an solche, wie sie Mitte März aus Antwerpen kam. Stadtregierung, Gemeinderäte und hohe Beamte wurden der persönlichen Bereicherung beschuldigt. Mit auf den Namen der Stadt Antwerpen ausgestellten Kreditkarten waren Kleidung, Schmuck und Kosmetika bezahlt worden. Dass die Grenzen des politischen Anstands überschritten wurden, wollten nur wenige Antwerpener Politiker einsehen. Von Unrechtsempfinden keine Spur, schließlich seien sie unermüdlich zum Wohle der Stadt tätig und gewisse Repräsentationspflichten hätten nun mal ihren Preis. Der Kreditkartenskandal von Antwerpen war Wasser auf die Mühlen des rechtsextremen Flamsblock, den eine Vier-Parteien-Koalition aus Liberalen, Sozialisten, Grünen und Christdemokraten von einer Regierungsbeteiligung fernhält. Bei der Kommunalwahl im Jahre 2000 hatte der Flamsblock ein Drittel der Stimmen erhalten. Mithilfe eines sogenannten Cordon Sanitaire wollte man den Flamsblock unter eine Art politische Quarantäne stellen, berichtet der frühere belgische Premierminister Leo Tindemans, ein alteingesessener Antwerpener. Cordon Sanitaire, das bedeutet, wenn irgendwo eine gefährliche Krankheit ausbricht, dann muss man das so möglich beschränken und da eine Verteidigung herumbauen. Das ist ein Cordon. Und dann Sanitär ist für Gesundheit, damit die anderen nicht krank werden. Genützt hat es nichts. Der Flamsblock war politisch zwar isoliert, erhielt aber weiteren Zulauf, da er es geschickt verstand, die hohe Arbeitslosigkeit in Antwerpen und die Kriminalität unter nordafrikanischen Jugendlichen für seine politischen Zwecke auszunutzen. Philipp de Winter ist Vorsitzender der rechtsextremen Flammenpartei. Wenn es ein Einwanderungsproblem gibt, wenn es Belästigungen gibt durch eine Reihe von Ausländern, Ausländerkriminalität, vor allem eine enorme Erhöhung der Kriminalität insgesamt, dann sind dies Dinge, die von der Politik aufgegriffen werden müssen. Probleme wie diese darf man nicht zu Tabuthemen erklären, weil man politisch korrekt sein möchte und sich dem Antirassismus und der multikulturellen Zusammenarbeit verpflichtet fühlt. Wir sprechen über diese Dinge. Zwar ist der Flamsblock eine Partei, die für einen Immigrationsstopp plädiert, für das Prinzip anpassen oder zurückkehren, die Illegale aufspüren will und in ihr Herkunftsland zurückschicken. Das macht aus dem Flamsblock aber noch keine rassistische Partei. Als es im November letzten Jahres zu schweren Krawallen zwischen der Polizei und nordafrikanischen Jugendlichen kam, war der Flamsblock ein weiteres Mal der Gewinner. Ausgelöst wurden die Antwerpener Krawalle durch die Ermordung eines marokkanischen Koranlehrers. Die örtliche Miliz der Arabisch-Europäischen Liga hatte daraufhin Demonstrationen organisiert, um gegen Rassismus und Polizeiübergriffe zu protestieren. Die Diskussion, wie der Flamsblock zu behandeln sei, weiter ausgrenzen oder vereinnahmen, ist längst nicht ausgestanden. Wahlziel des Flamsblocks in Flandern ist es, so viel an Stimmen zuzulegen, dass die etablierten Parteien nicht mehr an ihm vorbeikommen. Vorbild sind die Niederlande, wo die Partei des kurz vor den Wahlen im Januar 2002 ermordeten Rechtspopulisten Pim Fortuyn auf Anhieb den Sprung in die nationale Regierung schaffte. Wenn irgendwo jemand nicht zufrieden ist mit was diese Koalition macht, und das in der Politik ist man nie einstimmig, würde ich sagen, dann hat man keine Möglichkeit für eine andere Partei zu stimmen, nur für Flamsblock. Und das ist nicht gut und nicht gesund für die Demokratie. Um vom Image der harten Rechtsextremen wegzukommen, hat sich der Flamsblock auf eine softe Wahlwerbung verlegt. Keine heraldischen oder an Neonazismus erinnernden Symbole, stattdessen werben Ehefrauen, Freundinnen und Sekretärinnen von Flamsblock-Funktionären auch, um die in Belgien vorgeschriebene Frauenquote zu erfüllen. Nach vorsichtigen Schätzungen liegt der Flamsblock in Antwerpen wenigstens 2 Prozentpunkte über seinem letzten Wahlergebnis bei den Parlamentswahlen vom Mai 1999. Mit Pauken, Trompeten und alten Liedern ging es durch die Innenstadt von Lüttich. 50.000 Demonstranten, so viele hatte die kränkelnde Industriemetropole an der Maas schon seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen. Mit roten und grünen Fahnen in der Hand demonstrierten die Metallos, die Stahlarbeiter und ihre Angehörigen gegen das, was sie für ein Todesurteil halten. Si on se laisse faire, ça va être une ville morte. Wenn wir das mit uns machen lassen, wird die Stadt sterben, sagt die Frau. Und sie meint die Schließungspläne von Arcelor, dem Stahlgiganten mit dem Firmensitz in Luxemburg, der bis 2009 die letzten beiden noch funktionierenden Hochöfen der Stadt stilllegen will. Der Kampf der Gewerkschaften gegen die Schließung war von vornherein aussichtslos. Und die wirtschaftlichen Folgen werden drastisch sein, wie Fabrice Jacquemart vom Gewerkschaftsbund FGTB erläutert, während er mit dem Finger auf ein rostrotes Ungetüm zeigt. Das ist der Hochofen B, der letzte Hochofen, der noch bis 2009 in Lüttich in Betrieb bleiben soll. Wir schätzen, dass durch die Schließungen unmittelbar 2200 Arbeitsplätze verloren gehen. Insgesamt aber bedeutet das für die Stadt den Verlust von 10.000 Jobs. Zurzeit sind in der Stahlbranche noch ganze 5.000 Menschen beschäftigt. In den 60er Jahren waren es noch 36.000 hier in Lüttich. Die Strukturkrise lässt sich an Zahlen festmachen. Bei über 22% liegt die Arbeitslosigkeit heute in der Cité Ardent, der feurigen Stadt, wie sich die wallonische Industriemetropole noch immer nennt. Nach der Schließung der Hochöfen, so die Befürchtung der Gewerkschaft, wird sie auf 27% steigen. Durch die Proteste der Stahlarbeiter von Coquerel-Sambre ist der Kampf gegen die Arbeitslosigkeit auf der Liste der Wahlkampfthemen nach oben gerutscht. Ganz besonders hier im Lütticher Becken, wo seit Jahrzehnten ein Schlot nach dem anderen aufgehört hat zu qualmen. Wenn Ministerpräsident Guy Verhofstadt die Erfolge seiner Wirtschaftspolitik beschreibt, klingt das nicht nur in den Ohren der um ihre Jobs fürchtenden Metallos defensiv. Wir haben 160.000 neue Arbeitsplätze in unserem Land geschaffen. Und wenn die Arbeitslosigkeit heute genauso hoch ist wie vor 4 Jahren, dann ist das ein Beweis dafür, dass unsere Politik funktioniert hat. In Deutschland zum Beispiel ist die Zahl der Arbeitslosen im selben Zeitraum um 350.000 gestiegen. Über die gesamte Legislaturperiode betrachtet mag Verhofstadt die Stagnation noch als Erfolg verkaufen können. Schaut man sich aber nur das letzte Jahr an, sehen die Zahlen anders aus. Die Zahl der im April registrierten Arbeitslosen ist im Jahresvergleich nämlich drastisch gestiegen, und zwar landesweit um fast 11%. Bemerkenswert dabei, in Flandern wächst die Arbeitslosigkeit deutlich schneller als in der Wallonie. Bemerkenswert deshalb, weil Flandern heute der wohlhabendere, der wirtschaftlich potentere Landesteil ist. Vor 50 Jahren noch waren nur 47% der belgischen Industriearbeitsplätze in Flandern beheimatet. Heute sind es rund 70%. Entsprechend sank die Bedeutung der wallonischen Industrie. Ähnlich deutlich dominiert Flandern die Arbeitsplatzbilanz der Dienstleistungsbranche. Dazu feilten die Flamen an ihrem Image als bester Hightech- und New Economy-Standort Belgiens. Ende der 90er Jahre wurde der flämische Landesteil zur zweitdynamischsten Wirtschaftsregion der Europäischen Union gewählt. Doch derzeit zeigt die Konjunkturflaute auf den flämischen Arbeitsämtern stärkere Spuren als auf den wallonischen. Ein Anzeichen für eine Trendwende im Wettlauf der belgischen Regionen? Jetzt vielleicht noch nicht, sagt Professor Robert Alleu von der Universität in Lüttich. Doch die Strukturprobleme, mit denen die Wallonie kämpft, werden seiner Meinung nach auch Flandern nicht verschonen. La Flandre a subi un certain nombre de chocs du côté des mines. Flandern hat auch seine Wirtschaftskrisen gehabt, zum Beispiel im Bergbau und in der Textilindustrie. Aber Flandern ist damit relativ gut fertig geworden. Und meine zweite Anmerkung, Flandern ist gewissermaßen nur auf Bewährung. Das soll heißen, ich glaube, die Probleme, die wir jetzt in der Wallonie haben, werden demnächst auch Flandern erreichen, vielleicht in 6 oder 10 Jahren. Arrivera en Flandre dans 6 ans ou dans 10 ans. Zurzeit aber lässt die Region Flandern, gestützt auf ihre wirtschaftliche Übermacht, ihre Muskeln spielen. Keine Statistik der flämischen Regionalregierung kommt ohne den Hinweis aus, dass es die Flamen sind, die überproportional viel Geld in die Kassen der Föderalregierung fließen lassen. Die Flamen, die 54% der belgischen Bevölkerung stellen, tragen 68% zum Steueraufkommen des gesamten Landes bei. Und kein politisches Streitgespräch, in dem ein flämischer Politiker sich den Hinweis verkneift, dass es die Flamen sind, die die Wallonen alimentieren. Aus diesem Geldstrom versucht der Flams Block, die rechtsextreme Partei der flämischen Separatisten, politisches Kapital zu schlagen. In Lüttich hingegen erinnern die Politiker daran, dass es die Wallonen waren, die mit ihrer Schwerindustrie bis in die 70er Jahre hinein das rückständige Flandern finanziert haben. Jetzt wird hier jeder Euro bitter benötigt, für den Strukturwandel, der so schrecklich langsam abläuft. Da hat es fast Symbolkraft, dass das größte der wenigen Hightech-Unternehmen in Lüttich der Weltmarktführer für Fernsehzeitlupentechnik ist. Das war Hintergrundpolitik, heute die Regenbogenkoalition auf dem Prüfstand, Belgien vor den Parlamentswahlen. Eine Sendung von Gerhard Irmler und Peter Kapern. Morgen im Hintergrundpolitik, Geschichte aktuell. 100 Jahre Zentralverband Deutscher Konsumvereine. Unterschiedliche Entwicklung in Ost und West. Es folgen die Nachrichten, danach die Kommentare. Unter anderem zum Abschluss des Besuchs von US-Außenminister Paul.